Abschnitt 11 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Im Wigwam Old Shatterhands, Teil 1. Der Grund für den Sturm moralischer Entrüstung, der sich in der Gerichtssaalrubrik erhoben hatte und von dort unaufhaltsam durch Feuilleton und Leitartikel fegte, war dem Kenner journalistischer Gepflogenheit ersichtlich. Karl May war ohne Mitwirkung der Kritik, ohne Zeitungsreklame, Haupt einer vieltausendköpfigen Lesergemeinde, zu ihrem Heros und zu einer populären und allgemein interessanten Persönlichkeit geworden. Und jeder aktuelle Anlass zur Stellungnahme musste gegrüßt sein. Hätte er einen Literaturpreis bekommen, so wären persönliche Reminiszenzen, Biografien, Beweihräucherungen erschienen. Da er im Gerichtssaal eine Schlappe erlitt, wurde eben Empörung geboten. Umso leichter zu motivieren, als Karl May ja, weiß Gott, keine literarisch ernstzunehmende Gestalt darstellte. Dabei schien es klar, dass von den gegen ihn erhobenen Beschuldigungen die meisten nichts als geschickt propagierte Mache bedeuteten und überdies verjährte Delikte behandelten. Erstens. Karl May habe niemals die beschriebenen Länder gesehen und alle seine Erlebnisse seien erfunden. Bereits als 14-jährige Karl May-Fanatiker hatten wir nicht eine Minute geglaubt, dass Old Shatterhand wirklich jahrzehntelang in den Prärien des Arkansas, in den Schluchten des Balkans, am Rio de la Plata, im Reiche des Silbernen Löwen und so weiter sich herumgetrieben, Bären, Löwen, Tiger, Elefanten und Büffel gejagt, Länder entdeckt, Indianerstämme gefangen, durch den Hieb seiner Schmetterhand Menschen betäubt, die wildesten Hengste zugeritten, tausende übermenschlicher Abenteuer siegreich bestanden und nachher noch Zeit gefunden habe, 40 dickleibige Bände, abgesehen von den Romanen im Guten Kameraden, zu schreiben. Zweitens. Mays Doktorat sei erschwindelt. Auch das war uns schon knabenweis immer ganz selbstverständlich gewesen, dass er sich diesen Titel ebenso beilege wie den des Karabenemsi oder des Old Shatterhand. Sogar noch selbstverständlicher, denn über seine Hochschulzeit hatte er in seinen Büchern niemals etwas ausgesagt. Drittens. Er habe seine Frau ohne Unterstützung gelassen. Das war eine Privatangelegenheit, die das Publikum nichts anging, obwohl man zugeben muss, diese Beschuldigung hätte uns in der Jugend am meisten verblüfft, da Emmy in den Romanen als das Ideal einer geliebten Frau geschildert war. Viertens. In seinen Erstlingsbüchern seien frivole Stellen enthalten. Diese Romane, verschollen, stehen nicht im Zusammenhang mit dem Erfolg Mays, den hatten die Fesenfeldschen Bände erzeugt, und diese strotzen so sehr von moralischem Gesalbader und Frömmigkeit, dass selbst allfällige, wüsteste Pornografie von Jugendwerken dadurch reichlich wettgemacht ist. Fünftens, er sei ein Plagiator, eine vollkommen unhaltbare Behauptung. Denn im Grund war überhaupt keine Handlung in diesen dicken, atemlosen Büchern. Ihre Spannung wurde billig genug durch die Masse der Gegner, die Schnelligkeit von Flucht und Verfolgung, die Unbesiegbarkeit des Helden und durch den Zauber exotischer Namen, Klammer auf, Fantasie, Klammer zu, erregt. Und diese Elemente wiederholten sich ununterbrochen, sodass May nur ein Plagiator seiner selbst sein konnte. Die Parallelität einer kleinen Novelle Gerstickers, Klammer auf, ein Fluch, der sich erfüllt, Klammer zu, mit einer Mais, war übrigens den Mayanern bekannt, ohne dass wir dieser Tatsache Bedeutung beigelegt hätten. Sechstens. Karl May sei ein berüchtigter Räuberhauptmann, Zuchthäusler, Gewalttäter und Erpresser. Das war zu absurd, um erfunden zu sein, aber da May doch als einer der produktivsten Schriftsteller weder Geldnot noch Zeit zu Verbrechen haben konnte, mussten die Delikte mindestens 40 Jahre zurückliegen, Klammer auf, umso niederträchtiger der Vorwurf, Klammer zu, und schienen übertrieben charakterisiert zu sein. Das waren sie allerdings nicht. Das Material, das mir für große Summen, die Karl-May-Kampagne war eine Industrie geworden, zum Abdruck angeboten wurde, gab darüber Auskunft. Ich kaufte es umso weniger, als ich mich bereits auf die Seite Mays gestellt und ihm meine publizistische Hilfe angeboten hatte, die er mit Freude annahm. Dennoch kann nicht geleugnet werden, dass die Gerichtsakten als Beitrag zur Psychologie des schriftstellerischen Schaffens bedeutsam, ja sensationell sind. Für den Fall Karl May beweisen sie, er verdankte den außerordentlichen Erfolg seiner Bücher einer so außerordentlichen Hemmungslosigkeit, dass sie im bürgerlichen Leben nur als kriminell gewertet werden konnte. Und er war kein gewöhnlicher Bramarbass, sondern wirklich ein Mann des Abenteuers, das aus dem Tätlichen ins Verbale drängt, also innerlich echt war. Wie sehr die den heidnischen und mohammedanischen Milieus aufgesetzten Predigten von Moral und Ehre dazu dienten, eine verkrümmte Lebenslinie gerade zu biegen, indem sie auf die andere Seite geneigt wurde, liegt klar zutage. May führt diese Überkompensation auf sittliche Läuterung zurück, die ein katholischer Anstaltskatechet bei ihm, dem Lutheraner, bewirkt hat. Doch wird die Tatsache, dass die erfundenen Abenteuer das genaue Komplement der Erlebten sind, aus den Akten ersichtlich. Einige Proben daraus können veröffentlicht werden, ohne dass jemand es wagen wird, sie zu einer Herabsetzung Mays zu verwenden, der nach diesen Taten mehr als 40 Jahre lang an seinem schriftstellerischen Œuvre gearbeitet hat, so gut er konnte. Faszikel Nummer 80463. Königliches Polizeiamt Leipzig, 20. März 1865. Mit heutigem Tage zeigt Herr Hermann Hennig im Geschäft seiner Mutter, der Wittfrau Johanna Hennig, Essigfabrikantin, Thomas Kirchhof 12 an. Nachmittags gegen 3 Uhr sei zu seiner Mutter ein junger Mann gekommen. Circa 25 Jahre alt, blasses Gesicht, blondes, halblanges Haar, ohne Bart, circa 73 Zoll groß und von schlanker Statur, bekleidet mit brauner Tuchtwiene, grauen Hosen und einer Deckelmütze, und habe sich mit Frau Hennig sofort über ein Zimmer, das dieselbe zu vermieten und heute im Tageblatt annonciert hatte, geeinigt. Kurz darauf habe der junge Mann, der sich Noten- und Formenstecher Hermin nannte, eine Geldtasche in den Kleiderschrank gehangen und sich entfernt. Circa 16:45 Uhr sei der angebliche Hermin wieder nach Hause gekommen, und kurz darauf habe ein Kirschner-Bursche einen Biberpelz gebracht. Der Kirschner-Bursche sei in die von Hermin gemietete Stube gegangen. Nach ungefähr einer halben Stunde kam der Kirschner-Bursche ins Nebenzimmer und fragte, wo der Käufer des Pelzes sich aufhielte. Er lasse ihn schon so lange warten. Man habe nun den Hermin gesucht, denselben jedoch nicht gefunden. Augenscheinlich sei derselbe mit dem Pelz, den er seinen Wirtsleuten zu zeigen angegeben, sofort die Treppe hinuntergelaufen und habe auch die Stube nur zu dem Zwecke gemietet, um den Betrug ausführen zu können. Der gleichzeitig mit erschienene Kirschner-Gehilfe Otto Erler hat den angeblichen Hermin genau so wie oben bemerkt beschrieben und dazu bemerkt, derselbe sei heute nachmittags in das Geschäftslokal, wo nur Erlers Mutter anwesend gewesen, Brühl Nummer 73, gekommen, habe einen Biberpelz mit Biberfutter und desgleichen Aufschlag und schwarzem Tuchüberzug für 72 Taler gekauft und den Auftrag gegeben, den Pelz in seine Wohnung bei Frau Hennig zu tragen. Dies habe Erler Junior auch getan, habe den angeblichen Hermin angetroffen, demselben den Pelz übergeben und nun auf die Zahlung gewartet. Hermin sei damit zur Stube hinausgegangen, um den Pelz seinen Wirtsleuten zu zeigen, jedoch nicht wiedergekommen. Die Geldtasche, die der Fremde in den Kleiderschrank der Frau Hennig gehangen, hat derselbe, auf welche Weise ist unbekannt, wieder an sich und mit fortgenommen. Die Polizei hat das Leihhaus und die Pfandleihen benachrichtigt und ersucht, den Pelz gegebenenfalls festzuhalten. Königliches Polizeiamt Leipzig, 21. März 1865. Früh nach 8 Uhr ist vom Leihhause gemeldet, dass ein Biberpelz von Frau Bayer, Hallische Straße 5, zum Versatz gebracht und letztere angehalten ist. Auf Vorliegen hat Herr Kirschnermeister Erler den Pelz als denjenigen anerkannt, den gestern Nachmittag seine Ehefrau an den beschriebenen jungen Mann verkauft habe. Frau Bayer hat, befragt, angegeben, dass gestern nachmittags nach 5 Uhr ein junger Mann, einige 20 Jahre alt, schlank, ohne Bart, mit blassem Gesicht, bekleidet mit schwarzem Rock und schwarzseidener Mütze, der im Halstuch zwei Stecknadeln getragen, zu ihr gekommen sei, ihr den fraglichen Pelz zum Versatz im Leihhause überbracht und da sie ihm gesagt, dass sie den Versatz erst am nächsten Tag vornehmen könne, vorläufig Zahlung von 10 Talern verlangt habe. Diese Summe habe sie dem Fremden, der sich Friedrich genannt, nach Rücksprache mit ihrem Ehemann auch gegeben, worauf sich der angebliche Friedrich entfernt und am folgenden Tag das übrige Geld vormittags um 9 Uhr abholen zu wollen erklärt habe. Der Wachtmeister Lindner hat sich sofort mit Polizeidiener Krug in die Wohnung der Bayer verfügt, um den Fremden, wenn er sich einfinden würde, in Beschlag zu nehmen. Der Fremde hat sich jedoch weder um 9 Uhr noch später bei Frau Bayer wiedersehen lassen. 27. März 1865. Gestern Nachmittag um 3 Uhr hat Frau Bayer, Hallische Straße 5, hier melden lassen, dass ein Packträger soeben unter Überreichung des Zettels, Klammer auf, folgt Sub 1 bei, Klammer zu, Zahlung desjenigen Betrages verlangt hat, welchen sie nach Gewährung der 10 Taler von dem beim Leihhaus verlangten Pfandbetrag für den Pelz noch übrig habe, sowie dass der Packträger, Klammer auf, Karl Heinrich Müller, Thomas Kirchhof 10, Klammer zu, in ihrer Wohnung warte. Die sofort dahin abgegangenen Polizeidiener Bendner und Wolf haben den Packträger in der Bayerschen Wohnung nicht mehr angetroffen und von Frau Bayer erfahren, dass ihr Mann mit demselben in das Rosental gegangen sei, um denjenigen, der dem Packträger den Auftrag zur Abholung des Geldes gegeben habe und an gedachtem Platz auf Rückkunft seines Boten habe warten wollen, festzuhalten. Die Diener Bendner und Wolf haben sich nun eiligst in das Rosental begeben, sind dort kurz nach dem Packträger und Herrn Bayer eingetroffen und haben einen fremden Mann, mit dem der Packträger, nachdem er von jenem zur Abgabe des Geldes in das Gebüsch gerufen worden ist, gerungen hat, ergriffen und nachher mittels eines Fiakers hierher transportiert. Bei dem Ringen mit dem Packträger, der anfänglich sich gestellt hat, als ob er das Geld bringe und so dem Fremden ganz nahe gekommen ist und ihn nun gepackt hat, ist dem Fremden ein Beil, Klammer auf, folgt Sub 2 bei, Klammer zu, welches derselbe bei sich geführt hat, unter dem Rocke vorgeglitten. Der Arretierte ist anfänglich ganz regungslos und anscheinend leblos gewesen und hat auch, nachdem der Polizeiarzt herzugerufen wurde, nicht gesprochen und erst später angegeben, dass er Karl Friedrich May heiße, in Ernsttal heimatberechtigt und dort Lehrer gewesen sei und seit dem 28. Februar dieses Jahres in Gohlis, anfänglich bei Hausbesitzer Wilhelm Damm, Möckernsche Straße 28b, dann aber bei dem Stahlstecher Schule in dem nämlichen Hause wohnhaft gewohnt habe. Das Beil ist Eigentum des gedachten Schule, im Besitz Mais gewesen und von demselben gestern mit zur Stadt gebracht worden. Bei einer Visitation in der Wohnung Mais hat man die Umhängetasche desselben, Klammer auf, folgt Sub 3 bei, Klammer zu, den Heimat- und Verhaltsschein, Klammer auf, Sub 4-5, Klammer zu, einen Verhaltsschein des Ortsgerichtes zu Nauslitz, Klammer auf, Sub 6, Klammer zu, aufgefunden. May ist gestern Nachmittag aufgehoben worden. Er hat die Schriftstücke Sub 7 bis 13 samt dazugehörigen Kuverts, einen Pfandschein des Pfandleihers Bitterlich, Klammer auf, Sub 14, Klammer zu, zwei Zettelchen, Adressen von hier und Dresden enthaltend, Klammer auf, Sub 15 und 16, Klammer zu, ein Portemonnaie mit 20 Pfennig, drei Münzen und einem unechten Ring, Klammer auf, Sub 17, Klammer zu, ein Rasiermesser, Klammer auf, Sub 18, Klammer zu, und einige Toilettengegenstände, Bleistift pp, Klammer auf, Sub 19, Klammer zu, bei sich gehabt. Heute früh ist May sowohl Herrn Hermann Hennig als Frau Friederike Erler, geborene Krumbach, vorgestellt und von beiden als der Ermieter des Logis bei Frau Hennig bzw. der Käufer des Biberpelzes anerkannt worden. May hat auch eingeräumt, dass er sich auf die Fol 1 angegebene Weise den Pelz des Herrn Erler zu erschwindeln gewusst habe. Ferner ist derselbe auf Vorhalt, dass er der im Gendarmerieblatt Band Römisch 10, Stück 50, Seite 291, Nummer 19 aufgeführte Unbekannte sei, welcher sich in Chemnitz auf betrügerische Weise zwei Pelze von Bisam und zwei Frauenpelzkragen im Dezember vorigen Jahres erschwindelt habe, nicht in Abrede zu stellen imstande gewesen, dass er in Wahrheit der dort aufgetauchte Seminarlehrer, welcher sich Ferdinand Lohse genannt habe, sei. Die betroffene Requisition wird beigelegt. May ist nicht über Leipzig gekommen, hat vielmehr seinen Angaben zufolge die beiden Pelzpelerinen an ein ihm unbekanntes Frauenzimmer für 6 Taler in Freiberg, den neuen Pelz für 20 Taler an den Gutsbesitzer Fickler in Nauslitz bei Dresden verkauft und den älteren Pelz für 15 Taler in Dresden versetzt, angeblich auf dem Sub 14 beigefügten Pfandschein. Ferner hat May auf Vorhalt auch eingeräumt, dass er der im Gendarmerieblatt Band Römisch 10, Stück 7, Seite 42, Nummer 22, Seite 92, Nummer 17 und Seite 123, Nummer 23 gesuchte, in Penig aufgetauchte Betrüger, der sich Med Heilig genannt hat, sei. Seiner Angabe zufolge hat er den erschwindelten Winterüberzieher und die Weste noch, Klammer auf, die Beschreibung passt genau auf diese beiden Kleidungsstücke, Klammer zu, und will den anderen Rock und die beiden Paar Beinkleider, nachdem er diese Kleidungsstücke einige Zeit getragen, an einen ihm dem Namen nach nicht bekannten Trödler in Chemnitz für 5 Taler verkauft haben. Das Beil will May deshalb bei sich geführt haben, um es in Leipzig schärfen zu lassen, Klammer auf, sonntags, Ausrufezeichen, Klammer zu. Schließlich wird noch erwähnt, dass der frühere Logiewirt Mais, Herr Damm, angezeigt hat, dass ihm aus seinem unverschlossenen Kasten, der in der Schlafkammer Mais gestanden, 2 Stück Schörting, 3/4 Ellen breit und je 6 bis 8 Ellen lang, verschwunden seien. Diesen Diebstahl stellt May beharrlich in Abrede. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Klaus Missfeld.